was ist heute für Geschrei in dem Vogelstand? Ach, sagen Sie bloß, was ist denn los, dass alle Spatzen heute so lustig sind? Auch Frau Piepatz eilt herbei, nimmt doch rasch ein Bad, weil sie davon erfahren hat, dass was Besonderes beginnt. Heute ist Spatzenkonzert, die Polizei den Saal schon sperrt, denn 100.000 sind schon da, vom kleinsten bis zur Großmama. Plötzlich wird es ganz still, weil einer solo singen will. Für alle Schönen in höchsten Tönen singt er dann voll Gefühl. Piep, piep, piep, ich hab dich ja so lieb, wir feiern Hochzeitsfest, komm in mein Nest.